Alles doch wird Allah den Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit für unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Meine lieben Geschwister, ich denke, keinem von euch entgehen die Ereignisse, die sich in diesen Tagen hierzulande abgespielt haben oder einmal noch abspielen. Und diese Dinge erinnern uns an einen Hadith von Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, in dem er über den Propheten sallallahu alaihi wasallam berichtet, dass er sagte, am Tag der Auferstehung wird der Ermordete zusammen mit seinem Mörder erscheinen, während das Blut aus seinen Venen fließt. Und er wird sagen, O Herr, frag ihn bitte, warum er mich getötet hat. Dieser Hadith befindet sich in Sunan Nasa'i. Es ist, denke ich, angebracht, dass man sich gegenseitig erinnert an die ursprüngliche Herkunft dieser Menschen. Am Anfang war Adam und es gab keinen anderen Menschen, der bei ihm war. Und Allah subhanahu wa ta'ala ließ seine Engel für ihn niederwerfen. Als Zeichen der Ehre und als Zeichen dafür, welche Stellung Adam bei seinem Herrn einnimmt. Aber auch, um Adam alayhi salatu wasalam und seinesgleichen klarzumachen, was die schlimmsten Sünden überhaupt sind. Und die schlimmsten Sünden und der Ursprung allen Übels sind die Sünden, die mit dem Herzen begangen werden. Im Herzen befindet sich in erster Linie der Iman, aber auch der Kufr. Und zu den übelsten aller Krankheiten im Herzen gehören das, was Allah gesagt hat über Iblis, als er sagte, er weigerte sich und war überheblich. Und als er sagte, ich bin besser als er, mich hast du aus Feuer erschaffen und ihn aus Erde. Und so benahm er sich, fand er, dass er besser und wertvoller sei als der andere. Aber, merkt euch diesen einen Punkt, er fand, dass er etwas Besseres war, aufgrund einer Gunsterweisung Allahs, die er sich gar nicht verdient hat. Er fand, dass er etwas Besseres war als die anderen Geschöpfe oder als das andere Geschöpf, aufgrund einer Sache, die Allah ihm gegeben hat, ohne dass er überhaupt irgendetwas dafür getan hätte. Und der ursprüngliche Grund dafür, warum Iblis Adam gegenüber neidisch war, und das hat ihn ja zur Überheblichkeit geführt, war, dass Allah Azza wa Jal Adam im Nachhinein erschaffen hat, also nach Iblis, und Allah lehrte ihn an Wissen, was er keinem anderen Geschöpf mitteilte. Er lehrte ihn die Namen aller Dinge. Da sagte Qatada rahimahullah, der berühmte Tafsir-Gelehrte, sagte, der Feind Allahs, Iblis, war Adam gegenüber neidisch. Aufgrund dessen, wodurch Allah subhanahu wa ta'ala Adam geehrt hat. Er sagte, mich hast du aus Feuer erschaffen und ihn aus Erde. Und deswegen sagt Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, jeder Mensch, der neidisch ist, ähnelt in Wirklichkeit Iblis. Eigentlich gehört er sogar zu seinen Anhängern. Denn genauso wie Iblis Unruhe stiften wollte, Übles verbreiten wollte, will dies auch der Neider. Und genauso wie Iblis es nicht mit ansehen konnte, wie Allah manche Menschen mit Gunsterweisungen ausgestattet hat, die er anderen nicht gewährt hat, genauso konnte Iblis das ebenfalls nicht einfach so hinnehmen. Und ich denke, liebe Geschwister, es genügt an Gefährlichkeit in Bezug auf diese Krankheit des Herzens, dass Allah tabaraka ta'ala eine ganze Surah herabgesandt hat, diesbezüglich, und zwar Surat Al-Falaq. Am Ende sagen wir, min sharri hasidin idha hasad. Da geht es um, dass man Zuflucht sucht vor dem Neid desjenigen Menschen, der zur Tat fortschreitet, wenn er neidisch ist. Nach gewisser Zeit und noch bevor Allah Adam ins Paradies ein hat gehen lassen, erschuf Allah seine Ehefrau Adam aus einem Knochen der Rippe und aus dem obersten Teil. Und der oberste Teil ist der krummste Teil. Und dieser Hadith berichtet bei Bukhari und bei Muslim. Dann ließ er sie beide im Paradies verweilen und der Satan wurde ein zweites Mal neidisch. Und er brachte sie zu einem Vergehen. Und so aß Hawa von diesem Baum und rief danach ihren Ehemann ebenfalls dazu auf, von diesem Baum zu essen. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn Hawa Eva nicht wäre, würde niemals eine Frau ihren Ehemann reinlegen oder betrügen. Hadith bei Bukhari und bei Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala ließ diese drei, er ließ sie alle zur Erde verbannen. Nachdem Adam Tauba gemacht hat, oder sie beide Tauba gemacht haben. Und Allah ließ von ihnen beiden viele Männer und Frauen hervorgehen. Und Adam verweilte auf Erden ca. 1000 Jahre oder 960 Jahre, denn er schenkte 40 davon seinem Sohn Nachkömmling Dawud a.s. Und sie hatten beide Kinder und zu ihnen gehörten Habil und Qabil. Und auch dort hat sich der Neid bemerkbar gemacht. Denn zusammengefasst gab es ja damals keine armen Menschen. Und deswegen, wenn sie Allah subhanahu wa ta'ala etwas Gutes, wenn sie eine Spende geben wollten, dann haben sie etwas gespendet für Allah und ein Feuer vom Himmel hat dieses verbrannt oder aufgefressen oder zu sich genommen, wenn es akzeptiert wurde von Allah tabaraka ta'ala. Habil war ein Hirte und so opferte er ein Schaf oder eine Ziege und sein Bruder Qabil war ein Landwirt, ein Bauer und so opferte er einiges seiner Ernte und das Feuer verschlang nur das Tier, das Habil geopfert hatte. Und da schaute sein Bruder ihn an und sagte zu ihm, denkst du, ich nehme das einfach so hin, dass wir unter den Menschen laufen und die Leute schauen uns beide an und wissen, dass du besser bist als ich? Dann sagte Habil zu ihm, nachdem sein Bruder zu ihm sagte, ich werde dich sogar töten deswegen. Er sagte sein Bruder zu ihm, was kann ich dafür, was ist denn jetzt meine Sünde an der Sache? Allah nimmt halt von den Menschen an, die von den Muttaqin eben an. Allah subhanahu wa ta'ala berichtet zum Koran, dass sein Bruder seinen eigenen Bruder tötete, woraufhin er zu den Verlierern gehörte. Die Menschen, die nach Adam kamen, haben von niemandem anderes geerbt, als von ihren eigenen Vorfahren. Und so berichtet uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass als Allah tabaraka ta'ala Adam erschuf, nahm er eine Handvoll Erde, aber von allen Arten der Erde, die es gibt. Und deswegen sind die Kinder von Adam dementsprechend, manche von ihnen haben eine Hautfarbe, die rötlicher als rötlich gilt, manche als weiß und manche eher eine dunklere Hautfarbe. Der Hadith Sahih, Abi Dawud und andere. Die Menschheit war 10 Generationen lang ungefähr nur eine muslimische einzige Nation. Allah sagte, kana an-nasu ummatan wahida. Die Menschen waren eine einzige Gemeinschaft. Ibn Abbas sagt, das heißt, sie waren alle Muslime. Und erst danach verbreitete sich der Schirk, der Götzendienst und der Polytheismus, den man zuvor nicht kannte. Und die Menschen spalteten sich in Gruppen. Und sie bewohnten die verschiedenen Kontinente. Und deswegen sandte Allah subhanahu wa ta'ala 124.000 Propheten im Laufe der Zeit, begonnen mit Adam und endeten mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das gleiche gilt für die Gesandten, die Rusul unter ihnen. 315 von ihnen entsandte Allah subhanahu wa ta'ala. All dies als Zeichen des guten Willens unseres Herrn, dass er die Menschen zum geraden Weg leiten will und dass er für sie das Beste möchte. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch einnehmen. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Meine lieben Geschwister, alles Gute wird Allah dem Herrn der Welten. Alles Allah Segen und Heil, Barmherzigkeit unter dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aufbauend auf dem, was wir in der ersten Predigt gesagt haben, sagen wir, dass jeder Mensch, der eine Rasse einer anderen bevorzugt, eine menschliche Rasse, oder aufgrund seiner Herkunft meint, etwas Besseres zu sein, das ist ein Rechtsextremist. Das ist ein Nazi. Und nennen, wie du möchtest, aber das ist derjenige, der auf den Fußstapfen von Iblis wandert. Denn sowohl er als auch Iblis, sie beide haben das, was Allah ihnen gegeben hat und geschenkt hat, zum Mittel der Prahlerei gemacht. Neid, liebe Geschwister, ist ein Grund, dass Menschen sich gegenseitig hassen und führt zum Mord in der Vergangenheit und auch heute noch, wie wir vor zwei Tagen gesehen haben. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte über diese Menschen, dass sie auf dem Weg von Qabil sind, denn er sagte, es gibt keinen Menschen, der zu Unrecht getötet wird, ohne dass dabei der Sohn Adams, das heißt Qabil, einen Anteil an der Blutschuld hat. Denn er war der Erste, der gemordet hat. Meine lieben Geschwister, wenn die Menschen ihre Religion verlassen, dann kommt an die Stelle dieser Religion etwas anderes, kommt ein Ersatz, eine Ersatzreligion. Und das sind verschiedene Weltanschauungen. Jeder Mensch hat irgendeine Weltanschauung. Manche dieser Weltanschauungen stellen Menschen und Tiere auf die gleiche Position. Manche dieser Weltanschauungen sehen, dass manche Menschen aufgrund ihrer Herkunft was Besseres seien als andere. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man sich gegenseitig daran erinnert, woher man herkommt. Und wie es in einer Überlieferung heißt, ihr alle kommt von Adam und Eva. Und der Edelste von euch ist der Gottesfürchtigste. Und es besteht kein Zweifel darüber, dass diejenigen Menschen, die in diesem Land das Sagen haben und die Meinungsmacher sind, und dazu gehören zweifellos die Medien ebenfalls dazu, dass sie über Jahre hinweg für eine schlechte Stimmung unter der Bevölkerung gesorgt haben und unserer edlen Religion den Terror zugeschrieben haben und auch den Extremismus zugeschrieben haben und mit ihren Augen blind waren gegenüber dem, was wirklich eine Gefahr in diesem Land bedeutet. Und das haben wir gesehen, eine terroristische Zelle mit Waffen, mit Handgranaten, in welchem Film leben wir. Aber sie ernten jetzt das, was sie über Jahre hinweg an Hass gesät haben. Und das ist sehr, sehr seltsam in einem Land, das erst noch vor kurzem einen Zweiten Weltkrieg angezettelt und erlebt hat. Und ich denke, es reicht aus als Beweis für diese Aussage, wie gefährlich das ist, wenn man jetzt noch hört von manchen Politikern und von Großen von ihnen, dass sie sagen, wir müssen im Umgang mit dem Rechtsextremismus so gut werden, wie im Umgang mit dem islamistischen Extremismus. Als wäre das eine so gefährlich wie das andere, möchten nicht eine Sache runterspielen, aber wir fragen, was ist in den letzten Jahren passiert. Und deswegen fordern wir zweifellos, dass man diejenigen Menschen, die unschuldig sind, beschützt und besonders die Muslime und die Moscheen. Und dazu muss ein großer Teil beitragen, müssen die Medien einen großen Teil dazu beitragen, die nicht zu kurz dabei treten, wenn es darum geht, Hass zu schüren und Ressentiments unter den Menschen. Und was uns angeht, die wir wohl weniger in der Politik aktiv sind, so haben wir verschiedene Aufgaben und damit möchte ich heute enden. Erstens, dass wir den Menschen klar machen, dass wir unter den Menschen verbreiten, dass solche falsche Gedanken die Bevölkerungen spalten und dass solche Gedanken, dass sie diejenigen die Ursache dafür sind, dass es Unruhe gibt und Unheil und dass Blut vergossen wird. Und dass der Islam im Gegensatz dazu zur Einheit aufruft und zum Haus des Friedens. Zweitens, dass wir so einem Hass nicht mit einem ebenbürtigen, blinden Hass entgegnen. Denn diejenigen, die diese terroristische Tat begangen haben, sind eine Minderheit. Und die Mehrheit in diesem Land hat mit so etwas nichts zu tun. Und viele von uns sind verwandt, auch wenn wir vielleicht viele von uns als Ausländer gelten oder sind, aber wir sind Verwandte. Oder wir haben Verwandte. Und immerhin ist das unser Land, in dem wir leben. Drittens, dass man in diesen Zeiten noch mehr darauf achtet, an seiner Religion festzuhalten. Denn dass man auch die Wahrheit sagt und dafür einsteht und gerade steht und opfert, denn die Menschen, wenn ihr Vertrauen in ihre eigenen Vorbilder zerstört werden, suchen sie nach einem Ersatz und der Ersatz liegt auf der Hand. Liebe Geschwister, die Menschheit vereint nicht weniger als ein einziger Vater, eine einzige Mutter, eine einzige wahre Religion, ein Gesandter, ein Buch und ein Herr und Gott. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch zu den Menschen machen, die in La ilaha illallah leben und sterben. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.